WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute auch ausschließlich im Radio bei 1 Live. Wir sind unter uns und können es so richtig krachen lassen. Also freie Themennacht, wie immer freitags, 0800 220 5050. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Anja. Anja ist 24. Guten Morgen, Anja. Hallo. Hallo, Anja. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist halt, dass ich meinen damaligen Freund in Flagranti mit meiner Mutter erwischt habe. Ach du lieber Himmel. Ja. Deinen damaligen Freund. Das heißt, zu der Zeit war er dein Freund. Er war zu der Zeit mein fester Freund und wir haben sogar zusammen gewohnt. Ja, und ich habe sie in unserer gemeinsamen Wohnung erwischt. Erzähl mal die Situation. Also es ist jetzt 2 Jahre her, ja. Und mein Freund und ich, wir waren damals ein halbes Jahr zusammen und ja, wir waren halt mega verliebt und sind auch direkt zusammengezogen und meine Eltern waren halt auch total dafür und meine Mutter fand meinen Freund halt auch immer schon sehr nett und mein Vater auch. Also mein Vater immer etwas zurückhaltender als meine Mutter. Und ja, ich war halt mega glücklich und verliebt und das war halt auch sowieso der erste Mann, den ich so richtig geliebt habe. Und ja, ich bin dann damals irgendwann nach Hause gekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau die Situation. Irgendwie, ich musste irgendwie länger arbeiten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich halt, ja, unerwarteterweise, ich weiß gar nicht, damals so 2-3 Stunden früher nach Hause gekommen. Ja, und dann war halt meine Mutter da. Ich hatte schon damals die Schuhe am Eingang gesehen und habe mich schon gewundert und dachte so, ja, keine Ahnung, was suchen die Schuhe meiner Mutter da? Und dann habe ich auch schon so Stimmen gehört und ja, bin damals, es ist doch schlimm, wenn ich das erzähle, wieder für mich, bin dann damals ins Schlafzimmer gegangen und dann, ja, habe ich die beiden halt im Bett gesehen. Das ist ja unfassbar. Also das... Das ist ja ungeheuerlich. Die eigene Mutter. Ja. Mit meine dem... Meine Mutter, ja, mein Freund, also das war... Also die lagen wirklich, das war völlig klar, was die da machten. Die lagen da nackt im Bett und waren zugange. Ja. Also meine Mutter saß nackt auf meinem Freund. Boah. Ja. Wer hat zuerst etwas gesagt? Also beide haben gar nichts gesagt. Die haben mich einfach nur angeguckt. Meine Mutter hatte irgendwie den Mund so eklig aufstehen. Ich weiß nicht, ob das wegen mir war oder generell. Sie hat mich einfach nur mit offenem Mund so richtig für mich eklig angeguckt und keiner hat was gesagt. Und ich habe nur in der Tür gestanden. Ich glaube, ich war keilebleich. Ich habe gezittert am ganzen Körper und dann bin ich einfach nur weggerannt. Und ich weiß, dass ich einfach nur rausgerannt bin. Ich habe die Tür aufstehen lassen. Habe alles aufstehen lassen. Ich hatte meine Schuhe ja schon ausgezogen. Ich bin auf Socken rausgerannt und dann bin ich einfach nur gelaufen. Wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist 46 damals gewesen. Jetzt ist sie 48 mittlerweile. Und dein Freund war damals? Der war damals 23. 23. Ja. So, jetzt bist du rausgerannt. Ich bin einfach nur gerannt. Ich habe die Tür aufstehen lassen. Ich hatte den Schlüssel noch und alles da in der Wohnung. Ich hatte nichts. Ich bin einfach rausgerannt. Wir haben so einen großen Park bei uns vor der Wohnung, also vor diesem Häuserblock. Und ich bin einfach nur in diesen Park gerannt, auf Socken, ohne Jacke und bin einfach nur weitergerannt. Ich habe gedacht, ich muss sprechen. Wie ging es denn dann weiter? Mit wem hast du zum ersten Mal dann gesprochen? Ja, also ich bin rausgerannt und dann, ich weiß gar nicht mehr genau, was an diesem Tag war. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich irgendwann wieder zurück in die Wohnung gegangen bin, um mein Handy zu holen, weil ich ja nichts dabei hatte. Ich war ja wirklich quasi ohne Jacke, ohne Schuhe. Dann war auch keiner mehr in der Wohnung gewesen. Die Tür stand offen und ich bin dann zu meinem Handy und dann habe ich halt meinen Papa angerufen. Ja. Ja, dann habe ich dem das halt gesagt. Was hat der denn darauf gesagt? Ja, mein Vater, der war halt... Also im Nachhinein würde ich sagen, mein Vater also damals habe ich nicht beurteilt, aber im Nachhinein würde ich sagen, mein Vater war nicht so krass geschockt wie ich. Was mich wundert. Also als hätte er irgendwie so eine Ahnung gehabt. Wie ging denn, gehen wir mal eins vor dem anderen durch, wie ging das, oder wie hat sich dann das Verhältnis zu deinem Freund weiterentwickelt? Ja, da war gar nichts mehr. Da war Schluss. Also, hast du Schluss gemacht, ja, sofort? Ja, natürlich. Ich habe sofort Schluss gemacht. Ich habe meinen Freund irgendwann einen Tag später nochmal gesehen. Natürlich. Ja, ihr wohntet ja zusammen. Wohnung. Ja, genau. Ja, eben. Mhm. Wir haben ja dann alles aufgelöst und. Hat er irgendwas Erklärendes gesagt? Na, also der hat eigentlich so gut wie, also so ein gestammeltes, tut mir leid und ich weiß ja gar nicht, wie das passieren konnte, hat das dann versucht, so ein bisschen auf meine Mutter zu schieben. Weißt du, ob meine das einzige Mal war oder ob die schon mehrfach was gemacht haben miteinander? Also die Vermutung von mir und meinem Vater ist, dass das nicht das erste Mal war. So, du hast dann mit deinem Freund Schluss gemacht. Lief das Verhältnis mit deiner Mutter dann weiter? Das Verhältnis mit meiner Mutter ist abgebrochen worden. Also mein Vater im Nachhinein, das ist ja jetzt schon ein bisschen her, mein Vater im Nachhinein hatte sowas schon vermutet und auch nicht nur mit meinem Ex-Freund, sondern auch schon eventuell mit dem einen oder anderen diversen, viel jüngeren Mann. Und das Verhältnis mit meiner Mutter ist abgebrochen worden. Mein Vater hat meine Mutter rausgeschmissen. Hast du heute Kontakt mit deiner Mutter wieder? Ich habe meine Mutter, sie hat um ein Gespräch mehr oder weniger gebettelt. Ja. Und ich habe meine Mutter dann nochmal in einem Café, also ich wollte das dann auf öffentlichem Boden, wenn überhaupt. Und ich habe meine Mutter dann im Café nochmal getroffen, alleine. Also ich war alleine, sie war alleine. Und sie hat dann einen versucht, aufs Netz zu machen, auf Reue und tut ihr leid. Und hat dann irgendwas geredet. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das war. Ich weiß nur, ich habe nur Hass verspürt. Und bin innerhalb kürzester Zeit im Streit auf diesen Café gerannt. Ich habe meine Mutter beleidigt. Hat sie gesagt, dass es ihr leid tut? Sie hat gesagt, es tut ihr leid. Hat sie erklärt, wie es dazu kommen konnte? Nein, hat sie nicht. Also sie hat versucht, sich zu erklären. Ich habe sie nicht ausreden lassen. Ich habe meine Mutter beschimpft. Ja, kann ich auch verstehen. Hätte ich auch gemacht. Ich habe sie als... jetzt tut es mir auch im Nachhinein leid, aber ich habe sie als Kinderficker beschimpft, weil ich halt im Nachhinein von meinem Vater Geschichten gehört habe, wo halt Vermutungen waren, dass sowas schon öfter passiert war und für mich, eine 46-jährige Frau. Dass sie immer auf junge Männer steht. War für mich halt so. Hast du denn heute wieder Kontakt zu deiner Mutter? Nein. Ich habe keinen Kontakt. Ich weiß, dass sie den öfter versucht aufzunehmen über meinen Vater. Aber wir lehnen das komplett ab. Wie war denn früher, vor diesem Vorfall, dein Kontakt zu deiner Mutter? Also er war eigentlich gut. Ja. Es war immer etwas oberflächlich. Also in den Arm genommen und geschmust worden bin ich von meinem Vater. Aber meine Mutter, ist generell ein etwas kühlerer Mensch gewesen. Aber er war eigentlich gut. Also ich würde nicht sagen, dass er schlecht war. Er war immer etwas neutral, aber er war... Gut. Das ist ja ein ungeheurer Tabubruch, der da begangen wurde von deiner Mutter und auch von deinem Freund. Ich finde es fast von deiner Mutter noch schlimmer, weil sie ist deine Mutter, sie ist eine erfahrene Frau. Und wenn sie auch deinen Freund süß gefunden hat, dann muss sie sich irgendwo anders umgucken und einen anderen jungen Kerl suchen und nicht genau den nehmen. Ja, vor allen Dingen, das war für mich auch ganz schlimm, weil meine Mutter mir halt auch immer so dieses Familienleben und mein Vater und der wäre der absolut tollste vor. Alles Lüge. Hat und letzten Endes hat sie sich nach jungen Männern umgesehen. Weißt du, ob die beiden danach noch Kontakt hatten? Ja, also ich habe von einer Freundin gehört und es wird gemunkelt. Es gibt halt gemeinsame Freunde aus dem Freundeskreis von mir und meinem Freund. Die meisten haben sich von ihm abgewandt, aber es gibt halt eben noch Jungs, die mit ihm befreundet sind. Und mit deren Freundinnen habe ich halt nach wie vor Kontakt. Also es sind halt auch eigentlich meine Freunde gewesen und ich lasse mir den Kontakt auch nicht nehmen. Habe ich gehört, dass die beiden wohl immer noch zusammen sind. Und das neueste Gerücht, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, 3-4 Monate alt, das ist wohl, dass meine Mutter schwanger ist. Nein, ich wollte gerade aus Scherz sagen, die Mutter ist schwanger. Sie ist 48. Meine Mutter ist mittlerweile 48. Gut, zur Not geht das noch. Also, ob das zur Not geht oder nicht, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also das ist ich habe meinem Vater das auch noch gar nicht gesagt. Ich weiß auch überhaupt, ich habe das irgendwie, ich kann das gar keinem sagen. Deswegen habe ich auch angerufen. Das sind für mich alles so ganz, ganz, ganz schlimme Dinge. Ich mir denke, meine Mutter ist von meinem Ex-Freund schwanger. Also wenn es denn stimmt. Wenn es denn stimmt. Ja, also das ist, wie ist wohl gesehen worden. Ne? Aber Anja, du hast alles richtig gemacht. Du hast den Kontakt abgebrochen, finde ich vollkommen nachvollziehbar. Dein Vater hat den Kontakt abgebrochen. Du hast sehr schnell, sehr richtig reagiert. Du bist sofort auch von deinem Freund weggegangen. Was bleibt, sind die Narben und die Schmerzen. Und ich hoffe, dass du in deinem Grundvertrauen den Menschen gegenüber nicht so erschüttert bist, dass du jetzt überall nur noch das Schlechte siehst. Also ich habe im Moment ehrlich gesagt das Gefühl, es gibt keinen Mann außer Papa. Für mich ist mein Vater eigentlich im Moment das Ein und Alles. Wir machen alles zusammen. Du hast keinen Freund seitdem mehr gehabt? Nee, ich habe so gut wie gar keine Kontakte. Also ich habe zwei Freundinnen. Eine ist halt eine verbliebene Freundin von damals und eine Freundin, die habe ich seit einem Jahr. Die ist auch sehr lieb, aber den meisten Kontakt, den habe ich mit meinem Papa. Und Anja, ich kann diese Erschütterung wirklich verstehen. Und dass dein Vater für dich das Wichtigste ist, kann ich auch nach der Geschichte gut nachvollziehen. Aber du musst versuchen, wieder rauszugehen und auch neuen Leuten eine Chance zu geben. Das, ja, du kannst dich jetzt nicht so. Ja, auch, aber das Problem ist halt auch, dass mein Vater mich auch so sehr an sich zieht. Ach so, vereinnahmt. Ja, also ja, auch vereinnahmt. Und mein Vater, der hat, also wir schlafen auch in einem Bett im Moment. Wie bitte? Ja, mein Vater hat halt gesagt, wenn es mir dann abends nicht gut geht und wenn ich weine halt oft abends, also das habe ich eigentlich seitdem, ich kann jetzt gar nicht mehr gut schlafen. Und das aber ist ein bisschen, das geht aber jetzt ein bisschen sehr krass in eine andere Richtung, finde ich. Die darf auch nicht sein. Gutes Verhältnis zum Vater ist ja gut, aber sowas. Ja, ich habe auch schon den einen oder anderen Moment gehabt, wo es vielleicht komisch war, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht, wie es bei anderen Mädchen im Alter ist, weil ich im Moment einfach auch nicht so viele Freunde habe. So, ich finde, das ist jetzt ein Fall für meine Psychologin. Da musst du jetzt einen fachkundigen Rat kriegen. Ich finde von meinem Verständnis aus, das geht zu weit und du musst dich da auch wieder etwas loslösen von deinem Vater und dein eigenes Leben leben und neuen Menschen gegenübertreten. Ja. Die Magdalena wird dich jetzt gleich anrufen, Anja. Dafür bitte ich dich aufzulegen und dann wird es bei dir klingeln gleich. Okay, alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, mal ein Hinweis in eigener Sache an dieser Stelle. Am Montag sind wir nicht hier, nicht im Radio und auch nicht im Fernsehen. Da ist Rosenmontag und da gönnen wir uns auch ein bisschen zu feiern. Wir sind ja tapfer eigentlich so immer da, aber am Rosenmontag dann mal nicht. Aber ab Dienstag läuft alles wie normal. Heinz ist hier. Heinz ist 72. Guten Morgen, Heinz. Guten Morgen, Domion. Hallo Heinz. Ich stecke in einer Zwickmühle. Ja? Ich habe durch Zufall in einer Rauschgiftbande auf die Fläche gekommen. Ach. Ich wohne an der tschechischen Grenze. Ja. Und bin durch einen Zufall, ich konnte das beobachten, da kommen die Leute mit dicken Autos, verstecken dort ihre Sachen und dann kommen Leute und dann führen sogar Logbuch. Wo und verstecken Leute, die Sachen? Die verstecken das, ich kann mir jetzt nicht sagen, sonst wissen sie, wo das ist. Also ungefähr, wo? Im Gelände. Im Gelände? Ja, ja. Und das hast du beobachtet? Das habe ich beobachtet. Und dann kommt ein bisschen später, kommen andere und holen dann sich das ab? Dann kommen andere und die holen das dann ab dort. Woher weißt du, dass das Rauschgift ist? Weil ich gesehen habe. Ich habe mir auch das Logbuch angesehen. Wenn die weg waren, ich habe da mal einen Moment genutzt und habe mir das Logbuch mal angesehen. Das ist ein regelrechtes Logbuch das mit Übergabezeiten. Und was sie bringen, der Uhrzeitdatum, alles drin und dann eine Stunde später da das abholt. Weißt du, welches Rauschgift da gehandelt das, oder? Wahrscheinlich, das kommt aus der Tschechei, wahrscheinlich Christel. Oh, das ist natürlich ganz schlimm. In der Tat gibt es sehr viel Handel. Was heißt Handel? Es wird dort hergestellt. Ja, und jetzt, das ist ganz gefährlich. Und die Leute, die das nehmen, die tun mir so leid. Crystal Meth ich ist bin ja jetzt ist die Hölle. In einem Gewissenskonflikt dadurch. Wenn ich die anzeige, gehe ich hoch, habe ich Angst. Bei uns hat ein Putzoberster von der Polizei, Zollverhandlung, da macht das sogar mit. Den haben sie jetzt unlängst vorige Woche, den haben sie ausgehoben, da haben sie ein Kilo in seinen Spind gefunden, im Dienstspind. Mhm. Man weiß nicht mit, wenn ich eine Anzeige mache, ob ich dann nicht verraten werde durch die Polizei. Moment mal, eins nach dem anderen, das habe ich jetzt nicht verstanden. Da ist ein Zollbeamter hochgegangen. Ja. Der war mit verwickelt. Wie hast du das erfahren, dass der hochgegangen ist? Und das haben sie im Fernsehen gebombt. Ach so. Ob da nur zu dieser Gruppe gehört, weiß ich nicht. Aber in der Nähe hier bei uns da ist es passiert. Kanntest du den vom Sehen? Nein. Nein. Wie lange beobachtest du das schon? Vielleicht 4 Wochen. Ach, länger noch nicht? Nein. Aber wie gesagt, ich habe jetzt Angst. Wenn da die Polizei oder der Zoll mit integriert ist, kriegen die heraus, wer das zur Anzeige gebracht hat. Lass mich noch was fragen, damit ich das richtig verstehe. Du beobachtest das, wie die das da ablegen und dann kommt ein bisschen später jemand und holt es ab. Holt das ab. Zwischendurch bist du da mal hingegangen. Ja. Lag da das Zeug noch? Ja. Und ein sogenanntes Logbuch auch? Ein Logbuch, ja. Hast du, das Zeug ist ja in der Regel eingepackt, hast du das irgendwie aufgemacht? Nein. Und woher weißt du? Das Logbuch habe ich mir angesehen und auch fotografiert. Und die Autonummern habe ich auch aufgeschrieben. Woher weißt du denn dann, dass das Crystal Meth ist, wenn das eingepackt ist? Die haben ein gutes Versteck und das ist wie eine Filmdose. In der Filmdose ist es ein zusammengerolltes Logbuch. Ja. In dem Nachbar versteckt liegt eben das Crystal. Ich nehme an, das ist eine sehr kleine weiße Diener. Ich nehme an, dass das Crystal ist. Achso, du bist nicht ganz sicher, aber nee. Ist es irgendwas aber Kriminelles? Sieht aus wie Crystal, ja. Irgendwas Kriminelles ist da. Ja. Ja, es sieht so aus wie, aber du hast es ja noch nicht gesehen. Ah ja, doch, das habe ich schon gesehen. Das sind so einen kleinen Tüten eingepackt. Achso, weil du gerade gesagt hast, du hast es noch nicht aufgemacht und nicht dir angeguckt. Ja, das Crystal, das ist eingeschweißt. Die kleinen Tüten nicht. Das Logbuch habe ich mal angesehen. Ja. Das Logbuch habe ich auch fotografiert. Okay. So, jetzt hast du Angst, wenn du zur Polizei gehst, dass die rauskriegen, wer du bist und dass du da große Schwierigkeiten kriegst. Genau so ist das. Warum erstattest du keine anonyme Anzeige? Ja, da wollte ich mit dir drüber reden. Das war vielleicht die einzige Möglichkeit, eine anonyme Anzeige, ne? Ja. Es geht dir darum, dass die Bande auffliegt. Ja, mir geht es darum, dass die Bande auffliegt. Man muss ja mal das Elend denken, was die anrichten. Natürlich. Ich finde auch, dass die jungen Leute werden ja schwer krank, die das kaufen, ja, wie das nennen. Ich finde auch, wenn du sowas siehst, darf man nicht tatenlos zusehen. Da muss man was unternehmen. Denn wenn du Angst hast, dann gib der Polizei anonym den Hinweis. Ich wollte schon, ja, die fahren ja auch, ja, die fahren ja, laufen dort, der Zoll darf ja laufen bei uns rum, an der anderen Grenze. Ich wollte den auch schon, ne? Das sagen wir, weiß nicht, ich traue denen auch nicht. Ich kann das nur anonym machen. Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Wenn du es anonym machst, besteht dann immer noch die Gefahr, dass man rekonstruieren könnte, von wem die anonyme Anzeige kommt? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ja, dann mach's doch. Mach's so schnell wie möglich. Ich habe mir die Fahrzeuge, die Nummern aufgeschrieben. Ja. Und die fahren alle dicke Autos. Das hat keiner ein billiges Auto. Natürlich. Die haben sie wahrscheinlich auch noch geklaut, die Autos. Mit BMWs und so kommen die. Ja, ja. So, du hast die Nummern, du hast das Logbuch fotografiert, da ist ja, kommt ja eine ganze Menge, und du weißt den Ort, wo die das lagern. Das ja, heißt, ich weiß den Ort, wo sie das lagern, ich weiß auch, wo sie es herholen. Das weißt du auch? Ja, ja, und das ist in den Logbuch mit integriert. Die Tschechen machen dann den Stempel rein. Das ist so blöd, die verorten sich selber. Echt, da steht drin, wo die das Crystal... Verkäufer macht einen Stempel rein, ja. Ach, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Das ist normal, wie er also, ich rate dir dringend, Heinz, da aktiv zu werden. Mein Gewissen lässt mir keine Ruhe. Wem tun die Leute leid, die es betrifft? Ja, natürlich, das ist ganz schrecklich, da muss man einschreiten. Mach diese anonyme Information fertig und dann so schnell wie möglich, morgen am besten schon gleich raus. Müsste das dann an die Zollinspektion des Blauen zuständig, das ist hier im Vogtland. Ich glaube, man kann auch übers Internet Anzeigen erstatten. Da musst du dich mal schauen. Internet habe ich nicht. Hast du nicht? Okay, dann musst du es schriftlich machen. Ich muss es schriftlich machen. Die nächste Zollstelle ist in Blauen im Vogtland. Naja gut, da wirst du dich ja zurechtfinden dann, wie und wo du das hinschickst. Ja. Mach es. Und dann hast du eine gute Tat getan. Wie gesagt, ich häng schon tagelang, schon wochenlang kämpfe ich mit mir. Das ist aber wie immer, ich bin alt. Und man muss dann auch Angst haben, dass sie mir was antun. Dass sie mir vielleicht dann, wenn das rauskommt, wer das gewesen ist, wer sie geliefert hat, dann muss ich mit Rache rechnen. Ja, aber wie gesagt, das kannst du ja umgehen, indem du es anonym machst. Ja, ich kann das nur anonym. Die Polizei ist entscheidend, was hinten rauskommt. Und wenn sie die Gangster packen, so, dann ist es auch gut. Ist ja schon schlimm, wenn welche vom Zoll dann noch sogar noch mit drin hängen. Ja, ne? Ganz schlimm. Heinz, wir haben alles geklärt. Wir haben alles geklärt. Ich bedanke mich für deinen Ratschlag und ich werde das anonym machen, unbedingt. Sehr gut und ich wünsche guten Erfolg damit. Ja, hoffentlich verratet ihr meine Adresse nicht. Nein, hier kannst du sicher sein. Ganz sicher. Lieber Heinz, alles Gute wünsche ich dir. Alles Gute. Tschüss. Danke nicht für das Gespräch. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Und sofort geht es weiter mit Christine. Christine ist 30. Guten Morgen, Christine. Guten Morgen, Domian. Christine, ich freue mich, dass du da bist. Über was reden wir? Ja, einen schönen guten Morgen. Und zwar bei mir geht es darum, dass ich mit meiner damaligen großen Liebe 4 Jahre zusammen war und er mir nach 4 Jahren, ich möchte es mal als Mordversuch bezeichnen, hat mich versucht zu erstechen. Oh. Und ich bin davon ausgegangen, es ist die Liebe meines Lebens, wollte Kinder haben. Nach 4 Jahren hat er versucht, dich zu erstechen. Was ist da vorgefallen? Ja, das war so eine Eifersuchtssache, möchte ich mal sagen. Ich bin, ich hatte damals recht viele Freunde am Anfang unserer Beziehung und die haben sich dann nach und nach verabschiedet. Durch ihn halt, er hat so einen Einfluss auf mich ausgeübt. Also ich habe für ihn alles getan und das hat er ausgenutzt einfach. Ne? Und ich war einfach mal zum Kaffee trinken bei meiner besten Freundin. Mhm. Kam eine halbe Stunde später wieder, wie geplant. Und er saß dann schon ganz sauer und auf dem Sofa. Und ich kann es nicht beschreiben, was in dem Moment vorging. Oder ich weiß es einfach nicht mehr. Es ging so schnell. Ja, er hat nur gefragt, wo warst du? Ich sag da bei meiner Freundin. Und er sagt, glaube ich dir nicht. Und schnappt sich eine Papierschere, die vor ihm lag. Und ist in dem Moment auf mich losgegangen. Ach, er hat nur gesagt, das glaube ich nicht und ist sofort auf mich losgegangen. Ja. Wie verletzt warst du? Er hat mich 3-mal gestochen und ein Stich davon, der ging in die Lunge. Boah. Und ich war dann schwerst verletzt eigentlich. Er hat in dem Moment selber wahrscheinlich schockmäßig reagiert und hat mich ins Krankenhaus gefahren. Aha, das hat er gemacht. Wie lange hast du im Krankenhaus gelegen? 12 Tage, knapp 2 Wochen. Ja. Wie ging's mit der Beziehung dann weiter? Ja, also... zunächst einmal hast du ihn angezeigt. Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Und zwar, aus Angst, allererstes aus Angst. Und zweitens war der Mensch in dem Moment so nah bei mir und hat mir so viel Druck auf mich ausgeübt, dass ich einfach nichts gesagt habe. Ne? Ich bin halt in den Rosenbusch gefallen und das, Was, du bist in einen Rosenbusch gefallen? Ja, wir mussten ja irgendwas sagen, ne? Ach so, das... Oder ich... Ja, wie bitte? Du hast im Krankenhaus gesagt, du bist in einen Rosenbusch gefallen? Ja, ich habe gelogen. Genau. Das glaubt doch kein Arzt, wenn du Stichwunden mit einer Schere abbekommen hast. Nein, also auch mehrere Male hat der Arzt gesagt, oder auf mich dann wieder Druck ausgeübt. Ich soll doch so ein bisschen mit der Sprache rausrücken. Und du hast es nicht gesagt? Nein. Und die Ärzte haben nicht die Polizei benachrichtigt? Nein, also ich habe nie, mit Polizei, da habe ich nie was zu tun gehabt in dem Moment. Ich habe im Nachhinein, natürlich hat die Angst mich begleitet, ich leide auch jetzt momentan immer noch unter so wiederkehrenden Depressionen. Erzähl mir mal, wie das weiterging mit eurem Kontakt danach. Wir waren weiterhin ein Pärchen, wir waren weiterhin zusammen. Und ich habe ihn aber langsam darauf hingewiesen, dass ich so langsam wegziehe. Ich will nicht mehr, das reicht mir. Mhm. Er hat mir das nie geglaubt. Ne? Das fing ja schon früher an in der Beziehung. Und er hat mich dann nicht ernst genommen. Ne? Und irgendwann bin ich dann wirklich abgehauen mit meinen 2 Reisetaschen. Ja. Und stande in Stuttgart am Zug und bin halt wirklich eingestiegen. Er am Telefon, macht es nicht. Was? Und er am Telefon? Und bin dann weggezogen. Ja, aber ich verstehe es nicht. Was hat er gesagt? Er war am Telefon? Richtig, er hat mich natürlich regelmäßig angerufen und ich bin dann irgendwann rangegangen und habe gesagt, so, ich bin jetzt hier im Zug und fahre. Gab es noch nachfolgende Aktionen von ihm? Nein. Das heißt, du bist jetzt wie lange von ihm getrennt? Also ich bin am 1.1.2012 nach Hannover gezogen. Gut über 2 Jahre jetzt. Und ja. Nie wieder was von ihm gehört? Nein. Du weißt auch gar nicht, was der macht, wie es dem geht? Nein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals geglaubt, das war meine große Liebe. Und es ist ein Phänomen. Ich kann niemanden verstehen, der sich auf sowas einlässt und so lange wie ich auf sowas einlässt. Aber... Erklär mir nochmal genauer, Kirsten, warum du den nicht angezeigt hast. Aus reiner Angst, dass er dir dann was nochmal was antun könnte? Ja. War der denn so ein Typ? Ja. Hatte der dich vorher schon mal geschlagen? Das kam des Öfteren vor. Ach so. Ja. Das kam also nicht so ganz aus heiterem Himmel, diese Aktion. Nee, aber so von Grund auf aggressive Einstellung. Da musste nicht viel passieren. Aggressiv, jäh, zornig. Ja, genau, ja. Sowas. Also so von Grund auf eigentlich ein bisschen. So die Ader, die hat er schon immer gehabt. Boah, wie heftig. Ja. Dass du dann, du musst doch in ganz großer Angst gewesen sein, nachdem du aus dem Krankenhaus wieder raus warst, dann mit dem zusammen zu sein. Richtig, ja. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der sich ungern von irgendwas trennt. Mhm. Aber ich habe in dem Moment gedacht, jetzt lass die Zeit hier hinter dir. Ich habe mir da ein tolles Leben aufgebaut, ne? 12 Jahre lang. Komme gebürtig aus Thüringen und habe mir da aber was aufgebaut. Mhm. Und wollte da eigentlich nie wieder weg. Und diesen Einschnitt, ne? Also erstmal habe ich schon fast nicht überlebt. Und dann habe ich auf der anderen Seite wieder da fast nicht überlebt, da wegzugehen. Mhm. Ne? Das ist ganz schwer für mich, das hinter mir zu lassen. Nun ist das ein Schock. Du hattest Todesangst, du wärst sogar unter Umständen gestorben. Ja. Hast du dich denn danach mal therapeutisch behandeln lassen? Also ich bin jetzt auch aktuell auch noch ambulant. Ja. In Behandlung und ich werde das wahrscheinlich auch nie wieder loskriegen. Wie geht es dir denn überhaupt so seelisch, psychisch zurzeit? Schlecht. Und das führst du darauf zurück, hauptsächlich? Ja, also schlechter wie ich dachte. Ich dachte so, die Zeit, die bringt das dann ja dann irgendwann mal mit sich. Und meine Familie habe ich jetzt auch hier um mich rum. Das ist mir eine ganz große Stütze. Wie lange bist du denn jetzt in dieser Therapie? Ein Jahr, ein gutes Jahr jetzt. Und es geht nicht ein Deut besser? Doch, es ist schon besser. Allerdings, ich weiß jetzt damit umzugehen. Ja, ich weiß einfach viel mehr jetzt auch über mich. Und wenn man sonst nie spricht und jetzt einfach mal die Freiheit hat, wirklich was zu sagen. Ja. Und vor allem, man muss nicht immer den Mund halten. Und das wird deine Sichtweise schärfen für Männer, dass dir so etwas nicht wieder passiert, dich auf so einen einzulassen. Das ist momentan mein schwierigstes Problem, ja. Du lebst alleine. Ich bin immer noch allein, ja. Mhm. Und es tut mir jetzt auch gut, muss ich dazu sagen. Mhm. Ich habe meine Arbeit, ich bin Altenpflegerin und mache das auch wahnsinnig gern. Aber irgendwann muss ja auch mal eine Zeit kommen, wo das auch wieder möglich sein sollte, sich auf eine Beziehung einzulassen. Aber die ist noch nicht reif, die Zeit. Ich habe das Gefühl, das ist erst vor 3 Wochen passiert. Ja. So ist es halt jetzt noch. Und das nach 2 Jahren, das ist halt für mich jetzt auch ein bisschen eigentlich unglaublich, wie das einen so... Nee. Ja, prägen kann, ne? Ja, nee, das ist mir aber sehr, sehr einleuchtend. Du hast ja auch etwas ganz Heftiges erlebt und da ist was ganz Heftiges passiert. Ja. Dass man das nicht so schnell wegwischen kann, finde ich völlig normal und nachvollziehbar. Ich hoffe nur, dass du da in guten psychotherapeutischen Händen bist. Ja, ich fühle mich wohl. Also ja, dann ist doch gut. Dann will ich. Hab da auch ein paar Anläufe gebraucht. Ich habe da ganz ehrlich gesagt, das klappt irgendwie nicht. Da kommt einfach nichts. Ne? Es bringt mir nichts und habe den gewechselt und jetzt fühle ich mich sehr aufgehoben. Vielleicht hast du es ja sogar alles sehr richtig gemacht, dass du dich so ganz vorsichtig von dem gelöst hast. Wahrscheinlich intuitiv hast du es schlau gemacht, ja? Weil er sonst wahrscheinlich völlig ausgerastet wäre und so hast du es sehr klug gemacht. Ich dachte halt, ich habe halt so diese Hemmschwelle in ihm so gespürt, so bis dahin und nicht weiter. So war es ja dann auch irgendwann mal am Anfang. Und weil er diese Hemmschwelle für mich persönlich so weit überschritten hat, da konnte ich ihm einfach, da war das für mich einfach unzurechnungsfähig. Hat er sich denn irgendwann danach zu diesem Vorfall bei dir nochmal geäußert? Also er war die restliche Zeit, wie gesagt, ich bin ja dann erst im Dezember oder 3 Monate später von ihm gegangen. Und die Zeit, die war wunderschön, die hat er mir ganz, ganz, ganz toll. Er war freundlich, er war lieb, er war nett. Das heißt, vielleicht in gewisser Weise hat er auch ein schlechtes Gewissen. Ja, das möchte ich hoffen. Dass, also ich versuche mir das manchmal einzureden, dass er das vielleicht doch verstanden hat. Mhm. Was er da mit einfach gemacht hat, ne? Mhm. Ja. Ich hoffe es für ihn, ne? Also ich muss trotzdem sagen, dass ich ihm wünsche, natürlich auch viele, viele kleine, schlechte Sachen, ja, aber auch, dass er das irgendwann kapiert und vielleicht noch was draus macht. Mhm. Das würde ich mir wünschen. Also Kirsten, ich freue mich, dass es dir gut geht, dass du von dem weg bist und dass du in guten Händen dich befindest zurzeit. Ja. Das ist alles wichtig. Ja. Dann bleibt mir zu wünschen, dass es weiter bergauf geht und dass irgendwann vielleicht auch die Möglichkeit besteht, dass du dich wieder auf einen Mann einlassen kannst. Und dann, ja, das wünsche ich mir auch. Ja, und dann endlich was Gutes erlebst und was völlig angstfrei ist. Wenn du möchtest, kann ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja, das können wir machen. Okay, dann machen wir das. Dann rufen wir dich gleich nochmal an, Kirstin. Vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, Domian, dir auch. Dankeschön, Dank. Tschüss. Hat mich sehr gefreut. Tschüss. Tschüss, ciao. 1.31 Uhr haben wir, ihr Lieben. Und ich möchte euch unser Thema sagen für nächste Woche. Nächste Woche heißt unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Dunkelheit. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die nur in der Nacht leben, aus welchen Gründen auch immer, die mit Dunkelheit ein besonderes Erlebnis verbinden. Vielleicht auch mit Leuten, die eine starke Lichtallergie haben und deshalb jegliches Sonnenlicht eben meiden, die von Geburt blind sind, die ja auch in einer Dunkelheit, zumindest so stellen wir uns das vor, wir Sehenden, in einer Dunkelheit leben. Ja, und auch noch gern mit Leuten, die in der Seele dunkel sind und sich selbst als böse, als sehr böse, vielleicht sogar als Abgrund tief böse empfinden. Dunkelheit, das ist das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt gerne euch schon mal anmelden unter domian@wdr.de. Gerne natürlich immer auch vor der Sendung und während der Sendung anrufen. Nächsten Montag sind wir nicht da, das Rosenmontag, dann erst wieder am Dienstag. Aber wir haben ja noch eine schöne halbe Stunde vor uns jetzt und es geht weiter mit Martin. Martin ist 40. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Martin, dein Hallo. Thema. Vorgestern paranormale Phänomene. Ja. Und zwar habe ich was erlebt, das ist vor ein paar Jahren passiert, wo ich noch verheiratet war. Mhm. Bin ich mit meiner damaligen Frau auf dem Friedhof entlang spaziert. Nein, nicht in der Dunkelheit, sondern mitten am Tag war das. Mhm. Und also ihr Hobby ist so gewesen, schöne Gräber fotografieren. Mhm. Also da gibt's also wirklich schöne Gräber mit so Figuren aus Stein, also Engel. Ja. Und aus welcher Stadt kommst du? Ich komme aus dem Ostroßdorf. Ah ja, okay. Mhm. Ja. Und und da sind wir da so entlang gelaufen und ich bin so ein bisschen weitergegangen auf dem Weg. Sie ist stehen geblieben, hat so Fotos gemacht und da gucke ich so 20, 30 Meter von mir gegenüber auf der anderen Seite von diesem Friedhof. Wollte ich noch sagen, wir waren da noch nie gewesen. Wir waren das erste Mal da auf diesem Friedhof. Ja. Und da sehe ich so einen Baum und eine Bank und da sitzt eine alte Frau auf dieser Bank. Nur zum Verständnis, dieser Baum und diese Bank war auf dem Friedhof oder gegenüber vom Friedhof? Auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof. Auf dem Friedhofsgelände. Okay. Noch. Ja, ja, aber gegenüber so vom Weg. Okay. Und ich gucke da so hin, habe mir nicht so mal gedacht, und da saß eine Frau, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die hatte einen Mantel an oder einen Rock, ich weiß gar nicht mehr genau. Ältere Frau? Ältere Frau, ja. Die hatte weiße Haare. Mhm. Und da habe ich mich nicht mehr so drum gekümmert. Und die hatte so ein friedfertiges Aussehen, so ganz so, ach ja, hier sitz ich und Und ja, und dann gucke ich auf die Uhr. Wir waren danach noch eingeladen bei Freunden. Und da bin ich zu meiner damaligen Frau wieder gegangen und habe gesagt, du guck mal auf die Uhr, mach mal na, so mit dem Fotografieren. Ja, ich komme schon, ich komme schon. Da sind wir dann beide den Weg dann wieder zurück, wo ich kam, mhm. Richtung Ausgang. Und da gucke ich, wollte ich ihr das zeigen. Guck mal da, die Frau, wo ist die Frau? Da war kein Baum mehr und keine Bank und keine Frau. Kein Baum, keine Frau und keine Bank. Ja. Und ich bin mit 1000% sicher, dass das wirklich diese Stelle war. Leider hat deine Partnerin das vorher nicht gesehen. Nein. Die war nicht dabei. Ja. Was natürlich interessant gewesen wäre, wenn da in der Nähe ein Grab gewesen wäre und die hätte da auch fotografiert. Ja, genau. Hätte man dann auf dem Foto, so wie in deiner Sendung vor 2 Tagen, mit dieser Schaukel. Genau, so wo die Schaukel ist, nicht auf dem Foto war, genau. Da, ich habe die Sendung auch verfolgt. Ich war auch, da sind auch Gänsehaut rauf und runter. Jetzt kann man natürlich in dem Fall sagen, bei dem Anrufer am Mittwoch haben das ja mehrere Leute gesehen. Ja. Und es war dann halt belegt auch durch das Foto. Hier bist nur du, der das erlebt hat. Richtig. Könnte man natürlich sagen, das hat in deinem Kopf, in deiner Fantasie stattgefunden. Ja, jetzt geht's ja noch weiter. Aha. Und zwar sind wir danach zu den Freunden. Und das ist ein Ehepaar. Und sie hat auch damit zu tun mit Parapsychologie. Ja. Also mit paranormalen Phänomenen. Ja. So ein bisschen, aber das ist jetzt nicht so mit Hokuspokus und sowas, sondern das ist schon handfeste Dinge. Mhm. Ja. Und wir kommen beide rein und ich war ja mit meiner Ex-Frau vorher die ganze Zeit zusammen gewesen. Wir kommen beide da rein, hallo, wie geht's und so weiter. Und da guckt sie mich, die Freundin von uns, guckt mich an und sagt, du, ich soll dir schöne Grüße ausrichten. Und ich, von wem? Von der Frau auf der Bank. Wie bitte? Was? Mhm. Die sagte so, von der Frau auf der Bank? Von der Frau auf der Bank. So, als sei das ganz selbstverständlich und du müsstest wissen, um wen es geht. Ja, ja. Da wäre ich tot umgefallen, glaube ich, vor Schock. Und sag ich zu meiner Ex-Frau, hast du ihr was erzählt? Ja, irgendwie genau. Hat ihr vorher telefoniert? Genau, ja, genau. Und dann sagt sie, nein, wir waren noch die ganze Zeit, ich habe Fotos gemacht, ich habe nicht mit ihr telefoniert, gar nichts. Du hast mir das doch erst zeigen wollen. Ich habe das doch vorher nicht gesehen. Und dann sage ich, ja, eine Frau auf der Bank. So, jetzt musst du natürlich deine Bekannte da fragen, wie kommst du da drauf? Ja, habe ich sie dann auch gefragt. Genau, so war das. Und dann sagt sie, ja, ihr wart doch auf dem Friedhof, ne? Ja. Ihr wolltet doch halt auf den Friedhof gehen. Ja. Und da hast du eine Frau auf der Bank gesehen. Woher weißt du das? Ja, genau. Woher weißt du das? Na, sie hat es mir erzählt. Die alte Frau hat ihr das erzählt? Ja. Wer ist die alte Frau? Da haben wir dann nicht, leider nicht mehr drüber gesprochen. Nur das werde ich wirklich nie vergessen, dieses Erlebnis. Kann das sein, dass das eine reale Frau war, die dich angeguckt hat und dich irgendwie nett fand? Und, ja nee, die kann ja nicht wissen, dass du wiederum mit der bekannt bist. Richtig. Das geht ja auch nicht. Richtig. Aber dass du die nicht mehr gelöchert hast, da deine Bekannte, eure Bekannte. Ja. Weil da sind ja 1000 Fragen, ne? Woher kennst du die, wer weißt du das, wie hast du das irgendwie wahrgenommen und so weiter. Mhm. Wie lange liegt das zurück? Das lass es 3-4 Jahre sein. Ja. Hast du Kontakt noch zu dieser Frau, die dir das gesagt hat? Im Moment leider nicht mehr. Da ist was vorgefallen mal und möchte ich nicht näher drauf eingehen. Naja, ist schon okay. Das heißt, du kannst ja auch nicht mehr anrufen und sagen, hör mal, was war denn das damals eigentlich? Ich hab nochmal drüber nachgedacht. Richtig, aber wenn ich Kontakt hätte und ich würde sie fragen, da würde sie mit Sicherheit noch wissen, um was es geht. Hast du eine Erklärung, warum du die nicht mehr gelöchert hast? Da waren verschiedene Sachen, da waren mehrere Leute da und wir sind dann auch nicht näher drauf eingegangen. Ich glaube, das war mitten im Sommer, da wollten wir noch grillen oder was. Vielleicht ist auch eine Erklärung, dass man, wenn einem sowas passiert, ist man so geschockt, dass man gar nicht schnell alles klug fragen kann, was man fragen sollte und müsste. Richtig, genau. Das ist wie wenn einer einem irgendeinen Spruch drückt und man weiß, er im ersten hinterher fällt. Genau, hinterher fällt einem. Ja, richtig. Denn du warst da ja offensichtlich wirklich baff. Das, ja, ja. Das wäre ja jeder gewesen. Und da fallen einem dann gleich nicht die Fragen ein. Woher die das wusste? Also, oh, das ist aber gruselig, sage ich dir. Ja, gruselig. Es war sehr, sehr... komisch. Ja. Komisch einfach. Ja, ja, ja. Bist du ein Typ, dem solche Sachen immer wieder mal passieren? Nein, aber ich habe noch was erlebt. Das habe ich jetzt bei dir in der Regie jetzt nicht erzählt, die Geschichte. Aber mir ist noch so eine, oder uns beiden damals, ist eine Sache noch ganz komisch vorgekommen. Wir hatten Katzen. Katzen? Katzen, ja. Mhm. 4 Stück. Mhm. Und die beiden ersten, die zu uns gekommen sind, waren zwei, also ein Weibchen und ein Männchen. Mhm. Und da ist in ihrer Verwandtschaft von meiner Ex-Frau jemand verstorben. Mhm. Und wir waren auf der Beerdigung gewesen, alles gut und schön. Da war ich aber, glaube ich, schon getrennt von meiner Frau, meine ich. Ich weiß gar nicht. Und das Badezimmer stand auf. Das war ein Tag nach der Beerdigung. Mhm. Das Badezimmer stand auf. Die Tür. Und die Katzen liefen ins Badezimmer rein. Ja. Hatten auf einmal einen Puschelschwanz. Ja. Das Fell ging hoch. Und die rannten, wie wenn sie eine von der Tarantel gestochen, aus diesem Badezimmer raus. Wie wenn die irgendwas gesehen hätten, gespürt hätten oder weiß ich nicht was. Da war der Geist des Verstorbenen bei euch auf dem Klo. Kann man jetzt drüber schmunzeln. Ja. Aber im Nachhinein kann man schmunzeln. Man sagt ja, dass Tiere ein höheres Sensorium für sowas haben als wir Menschen. Richtig, richtig, genau. Genau. Ja, Martin, du erzählst uns ja Sachen hier mitten in der Nacht. Ja, ist dir denn auch schon mal sowas passiert? Jetzt frag ich dich mal. Nee, sowas ist mir noch nie passiert. Noch nie. Gar nicht. Kann ich nichts erzählen. Deshalb danke ich dir, dass du angerufen hast und wünsche dir alles Gute. Mach so weiter mit deiner Sendung und ich find's toll, dass ich doch noch durchgekommen bin, dass man mich heute noch an mich gedacht hat. Ja, super. Martin, alles Gute, tschüss, ciao. Gute Nacht, tschüss. Und wir sind verbunden mit Peter. Peter ist 37. Guten Morgen, Peter. Moin. Hallo. Hallo, Peter. Nur kurz zu den Katzen, bevor ich zu meinem eigenen Thema komme. Ja. Katzen spüren sowas. Das ist so. Ja. Nur ganz kurz, dann kommen wir zum anderen Thema. Mhm. Ich hatte damals, war ich von meinen Eltern rausgezogen, also eine eigene Wohnung. Und meine Katze hat mich geliebt, ohne Ende. Mhm. Und dann kam ich zurück und die Katze hat mich voll ignoriert. Mhm. Okay. Sie hat gesagt, auf Deutsch gesagt, leck mich am Arsch. Wobei das dann noch eine andere Geschichte ist als solche Geistersachen. Weswegen, ja, weswegen hast du angerufen? Ich rufe deswegen an, weil ich eigentlich schon seit Kindheit schon auf Strumpfhosen stehe. Ach, guck. Ich zieh die selber an. Frauenstrumpfhosen? Nee. Es gibt beim Roma-Versand. Kennst du Roma-Versand? Nee, kenn ich nicht. Das ist ein Strumpfhosen Versand im Internet. Aha. Und da kann man dann Strumpfhosen bestellen in Rot, Blau und was weiß ich nicht alles. Für Männer? Die so, klar. Die so aussehen wie Kinderstrumpfhosen. Ach so, ja, diese Männerstrumpfhosen kenne ich auch nicht. Ja, ist ja nicht schlimm, aber die sehen aus wie Kinderstrumpfhosen. Ja. Und das ist irgendwie... Ich denke mal, das hat mit meiner früheren Kindheit zu tun, weil ich hab eine Behinderung und bin dadurch schwer, ich sag mal später, in Anführungszeichen, sauber geworden als andere Kinder. Mhm. Wenn die aussehen wie Kinderstrumpfhosen, heißt das aber nicht, dass du auf Kinder stehst? Nein. Überhaupt nicht. Nee. Ich will es nur nochmal klarstellen, sonst kann man das missverstehen. Nein, überhaupt nicht. Also, das ist ja dieser Kampf, den ich immer also in mir führe, dass die Leute denken, hallo, der steht auf Kindern. Nee, ich überhaupt nicht so. Ich kleide mich gerne so. Mhm. Ich meine, das ist ja ein riesen... Wenn du diese Strumpfhosen, das sind ja für Männer, auch in der Größe von Männern hergestellte Strumpfhosen. Ja, klar. Dann kleidest du dich Wie? Du sagst, ich kleide mich so. Ja, was heißt das? Ja, Strumpfhose und Pulli. Ja, okay. Das keine ist Hemden. Aber ich stehe nicht auf Kinder. Also nicht, dass, ja, das jetzt, alles nicht, dass die Leute jetzt denken, ich wäre jetzt pervers. Nee. ist schon klar. Du, das ist ein Fetisch für dich. Die Strumpfhose ist für dich ein Fetisch. Klar. Das hat was Sexuelles. Also ist ein reiner Fetisch. Es hat was Sexuelles. Ja, genau. Ziehst du unter die Strumpfhose noch eine Unterhose an? Ja, mach ich. Ja. Ja. Und wenn du dann die Strumpfhose anziehst, was macht das mit dir? Ja, dann werde ich geil, auf so. Ja, okay. Ja, ist halt so. Welche Farbe muss sie haben? Am liebsten rot. Aha. So wie früher. Ja. Bist du in einer Beziehung? Nein. Bist du heterosexuell? Weiß ich nicht. Wie, weiß ich nicht? Ja, ich weiß es bis heute noch nicht. Also, bist du beides? Ich bin eigentlich gar nichts, weil ich stehe eigentlich nicht auf Frauen. Ja, dann bist du schwul oder auch das nicht? Auch das nicht. Ich stehst auf Strumpfhose. Ich meide jede Beziehung, weil ich einfach die Angst habe, dass wenn ich eine Beziehung eingehe, ja, irgendwann würde es die Frau oder der Mann, ist ja wurscht, ich bin da relativ offen, würden sie es sowieso merken. Ich habe da wirklich Angst vor und deswegen mache ich es nicht. Okay, aber wohin zieht es dich denn am ehesten, zu einer Frau oder zu einem Mann im sexuellen Sinne? Am ehesten zu einem Mann. Ah ja, okay. Ja. Du hattest noch nie was mit einem Mann? Ich hatte schon mal was, ja. Das ist schon 10 bis 15 Jahre her, da hatte ich schon mal was. Aber nur eine Kleinigkeit? Nur eine Kleinigkeit. Ein bisschen miteinander geschlafen, das war's dann. Warst du denn schon mal mit einem Menschen längere Zeit zusammen? Nein. Fühlst du dich einsam? Nö, gar nicht. Du hast ja deine Strumpfhosen. Ja, aber weißt du, ich finde das ein bisschen unnormal, weißt du? Es gibt so ein paar Leute, die mich dann zum Beispiel schon mal fragen, aber fühlt sich nicht einsam, du bist immer alleine und was ich? Ich sag, nö, überhaupt nicht. Ja, wenn ich bin eigentlich gerne Single. Aber das Problem ist eigentlich, was ich damit habe, weil die anderen Leute immer fragen, weil die immer sagen, ja, man muss doch irgendwann mal. Da sage ich immer, warum? Ja, weil das die Norm ist. Ich finde allerdings auch, wenn du für dich wirklich überzeugend sagst, ich habe mich arrangiert mit einem Single-Leben und ich komme damit gut klar, dann ist das auch ein Weg. Man muss nicht immer Pärchen sein und ja. Das ist richtig. Ich sag mal so, Domian, ich würde ja gerne, ich sag mal so, wenn es sich ergeben würde, würde ich ja gerne sagen, okay, dann lasse ich auf eine Beziehung ein. Mhm. Aber ich muss sagen, ich hätte eine Beziehung, ein Problem mit meinem Fetisch. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, nein, ist es so. Aber Peter, das ist nun wirklich kein besonderer Fetisch. Was meinst du, wie viele Kerle auf Strumpfhosen stehen? Ja, richtig, ja. Da haust du keinen vom Stuhl. Außerdem könntest du auch in den entsprechenden Foren suchen, dass du sogar dass du sogar Gleichgesinnte findest. Dann macht das euch mit zwei Strumpfhosen schön. Also, wenn du jetzt, das ist ja nichts Ekelhaftes oder was ganz Perverses. Du stehst auf eine rote Strumpfhose. Na und? Ist doch okay. Ja, ist richtig. Aber ich sag mal, es gibt natürlich durchaus Frauen, wenn ich jetzt eine Frau fragen würde, willst du jetzt Sex mit mir an der Strumpfhose haben? Die meisten würden sagen nein. Stimmt's mir dazu? Ja, aber wir waren ja schon so weit, dass du eher zu Männern tendierst. Ja, es ist ja nur ein Beispiel. Ja, wobei ich ja auch glaube, selbst bei Frauen, auch da gibt es Frauen, die da offen sind und sagen, okay, dann hast du halt, haben wir Sex in der Strumpfhose. Da ist es halt so. Ja. Ich glaube, du bist auch ein bisschen scheu, ne? Ein bisschen ängstlich. Ein bisschen, ja. Ja. Ich finde, da kannst du viel offensiver mit umgehen. Also es liegt auch daran, dass ich eine Behinderung habe. Ich bin sehbehindert und leicht körperbehindert. Daran liegt es auch. Also gebe ich zu. Ja, okay. Aber du weißt, dass wie viele behinderte Menschen eben auch ihre Kontakte mit anderen haben. Ja, klar, natürlich. Ja. Das heißt, du lebst relativ zurückgezogen? Oder? Ja, klar. Ja, lebe ich. Was machst du beruflich? Ich bin an einem Klinikum beschäftigt als Schreibkraft. Wo? Bei wem? In Düsseldorf. Nee, ich habe mich verstanden. Wo bist du? Bei einem Predikum? Bei dem Klinikum. Ach, Klinikum, entschuldige. Ja, mach nichts. Ja. Kein Problem. Ja, Peter. Also ein Fetisch, das ist so, das habe ich hier auch in den vielen tausend Gesprächen so gelernt. Ein Fetisch ist immer dann erst bedenklich, wenn er einen Menschen isoliert. Ja. Sonst ist der Fetisch... Oder gefährdet. Ja, natürlich, das auch. Ja. Na klar, isoliert ich gefährdet. Ich gefährde ja keinen damit. Eben, aber du isolierst dich damit. Insofern würde ich sagen, oder möchte ich dich wirklich ermutigen, ein bisschen mehr rauszugehen. In der Hoffnung, dass... Das ist halt doch viel angenehmer, wenn du mit einem Menschen zu tun hast und dich austauschen kannst. Sonst, da geht's ja dann nicht nur um Sexualität. Nein, es geht nicht nur um Sexualität. Also ich muss das jetzt auch mal ein bisschen relativieren. Natürlich gehe ich raus. Also ich habe auch meine Stammkneipe und was weiß ich nicht alles. Auch einen Freundeskreis. Ja, einen kleinen, aber ich habe ihn. Aber außer mit dir spreche ich da mit niemandem drüber. Ja, gut, das kann ich auch verstehen. Das erzählt man nicht in der... Ich sag mal, selbst mit meinem Vetter, mit dem ich so sehr gut klarkomme, aber dem würde ich das niemals erzählen. Wir gucken fast jede Woche Fußball. Ich bin Gladbach-Fan. Also ich habe auch andere Interessen, keine Sorge. Ja. Wir gucken fast jede Woche Fußball über Sky. Aber da würde ich nie mit dem drüber reden. Ja. Mach ich nicht. Nee, musst du ja auch nicht. Jetzt haben wir ja drüber gesprochen, das ist ja schon mal ganz gut. Ja, klar. So, und jetzt musst du ein bisschen rausgehen in die Welt, an die Männer ran oder an die Frauen. Ja, oder. Okay. Peter, viel Spaß mit der roten Unterhose. Wie viel hast du denn davon mittlerweile? Wie viele Strumpfhosen? Ich habe, glaube ich, 10. 10 Strumpfhosen? Ja, natürlich. Irre, wie so Fetische entstehen. Oder das ja, aber man, weißt du, Domian, ich habe mich einfach gewehrt, Quatsch, ich habe es einfach aufgegeben, mich dagegen zu wehren, dass man einen Fetisch ablehnen kann. Du kannst es nicht, vergiss es. Ja. Und das kann man wirklich nicht. Und wie gesagt, diesen Fetisch musst du auch nicht ablehnen. Es gibt Dinge, die musst du auch nicht. Sonst hätte ich dich nicht angerufen. Ich stehe ja dazu. So. Aber so, naja. Dann wünsche ich viel Spaß mit dem Fetisch und wünsche dir wirklich, Peter, eine Liebe bald. Das wäre sicher eine schöne Bereicherung für das Leben. Das wäre vielleicht mal schön. Ja. Alles Gute, Peter. Hat mich gefreut. Ja, bitteschön. Tschüss. Ciao. So. Und hier ist Nathalie. Nathalie ist 26. Guten Morgen, Nathalie. Hallo. Hallo. Nathalie, um was geht's denn bei dir? Ich Nathalie, du musst den Hörer. Nee, halt. Du musst den Hörer irgendwie anders halten. So, jetzt? Du hast deinen Daumen auf dem Mikrofon. So? Ja, du musst schon was sprechen, sonst weiß ich nicht, ob es funktioniert. Okay, also ich habe mich in den Vater meines Freundes verliebt. Oh je, so eine Geschichte hatten wir in umgekehrter Reihenfolge gerade am Anfang. Du hast ich habe das also so halb mitbekommen und dachte, ja, das passt halt irgendwie. In den Vater deines Freundes. Du bist mit deinem Freund wie lange zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre. Wohnt ihr zusammen? Nein. Und seit wann bist du in den Vater des Freundes verliebt? Ja, so seit seit circa 2 Monaten habe ich Stress mit meinem Freund. Das heißt, so um die Zeit könnte man sagen, hat das eigentlich angefangen. Ist da schon was gelaufen? Nein, also eher indirekt. Und zwar habe ich versucht, ihn ja zu küssen und habe das dann als Unfall darstellen lassen. Also wurde gerade frisch gewischt und ich bin immer ein bisschen tollpatschiger vom Charakter her. Und bin dann aus Versehen ausgerutscht und er hat mich dann aufgefangen und ich hatte dann halt so einen kleinen Annäherungsversuch gemacht. Aber wie hat er reagiert? Ja, aber man kann es nicht wirklich sagen, weil seine Frau dann auch ziemlich zeitnah erschien und uns dann sozusagen... Mhm. Also im Klartext, du weißt überhaupt nicht, ob das von ihm erwidert wird, was du da gerade empfindest. Nein, nicht wirklich. Also ich finde es halt natürlich moralisch verwerflich, weil gegenüber meinem Freund, gegenüber seiner Frau. Absolut. Und absolut. Ja, ich weiß nicht. Wenn du nicht klarkommst mit deinem Freund, wenn ihr Stress habt miteinander, dann klär erstmal die Beziehung oder trenn dich von deinem Freund. Und machen diese komischen Sachen. Das Problem ist, ich glaube, ich habe mich nur in den Vater verliebt, da die beiden sich sehr ähnlich sehen. Also natürlich, der Vater ist jetzt nicht so alt. Wie alt ist er denn? Anfang 40, Mitte 40 vielleicht, ich weiß es nicht genau. Mhm. Und die beiden sehen sich halt sehr ähnlich. Er hat sozusagen nur ein paar Falten und der Körper war noch alles gut und er hat sich echt gut gehalten, sagen wir so. Mhm. Ich habe einfach das Gefühl, dass Also ich fremde mich sozusagen momentan von meinen Freunden, dass ich einfach einen Ersatz suche, der und vom Äußeren sind die beiden sicher sehr ähnlich. Aber das musst du, das ist ja jetzt eine Phase, das höre ich jetzt schon, wo du dich hineinfallen lassen kannst und hineinsteigern kannst. Oder du kannst auch als erwachsene junge Frau sagen, nee, hier ist Schluss, das ist Tabu, da denke ich gar nicht weiter. Und das musst du machen. Einmal wirklich aus Fairness deinem Freund gegenüber und überhaupt, weil du da alles kaputt machst in der Familie. Kümmer dich um die Beziehung. Was ist da? Willst du mit deinem Freund zusammen sein? Wenn du mit deinem Freund nicht mehr zusammen sein willst, dann trenn dich von deinem Freund. Und lass die Finger von dem Vater. Ja, ein bisschen schwierig. Das klingt jetzt nicht so, als wäre die ganz große Liebe eingeschlagen zwischen dir und diesem Mann. Ja, es ist halt nur so eine Art, ja, kleine Verführung oder wo man so sagt, ja, wäre irgendwie... Ja, halt aber mit so einem Feuer spielt man nicht, finde ich. Da muss man wirklich sich am Riemen reißen. Und wie gesagt, das ist noch eine Phase, wo du das gut kannst. Es ist noch nichts passiert. Ja, du hast recht. Ja, und vor allen Dingen, kannst du jetzt die Notbremse ziehen? Es ist noch nichts passiert. Es sind nur deine Gedanken gewesen, die kann man jetzt unter den Tisch kehren. Und jetzt ist Schluss. Schluss mit Fantasie. Ja. Was stimmt denn da nicht zwischen dir und deinem Freund? Naja, also... Ja, würde halt gerne ins Ausland gehen und ich würde halt gerne hier bleiben, weil ich Deutschland eigentlich total toll finde und er ist aber eher so Kultur interessiert und möchte fremde Kulturen kennenlernen und also so ein Abenteuertyp. Und ich bin halt eher ein bisschen ruhiger und denke mir so, ja, Deutschland habe ich sicher, habe einen festen Arbeitsplatz sozusagen. Mhm. Und will er denn ganz ins Ausland ziehen oder will er eine große Weltreise machen? Ja, also sozusagen beides. Er ist so nach dem Motto, ja, ich gehe jetzt erstmal ins Ausland und wenn ich da was finde, dann weiß ich da auch. Und wenn nicht, dann komme ich eben zurück und bin dann erstmal in Deutschland und vielleicht dann wieder weg. Und ja, da bist du nicht so ein Typ für sowas. Ja, weil eben da ja natürlich eine gewisse Risikobereitschaft mitspielt und da bin ich nicht so der Typ für, ja. Naja, okay, da kann ja, jeder ist da anders gestrickt. Einer mag es lieber zu Hause und gesichert. Und der andere mag es dann lieber abenteuerlich. Ja. Das lässt sich natürlich in der Tat sehr schwer zueinander bringen. Wenn er das riecht, wenn das sein Traum, wie alt ist er? Er ist 23. So, wenn das so sein Lebenstraum ist, wird er das auch machen. Und dann wirst du ihn nicht so... Ich will es ihm auch nicht verbauen, also es wäre auch eine große Chance dann. Mhm. Ja, genau. Das heißt, wenn du auf ihn Rücksicht nehmen würdest, wärst du unglücklich. Und wenn er auf dich Rücksicht nimmt, wird er unglücklich. Vielleicht ist das auch ein Punkt, jetzt, wo ihr einsehen müsst oder wo du auch einsehen musst. Okay, wir haben 3 Jahre gehabt, die waren vielleicht, da waren sicher schöne Zeiten dabei. Ja, aber dann ist es jetzt auch vorbei vielleicht. Ja, ich denke, ich werde mich von ihm trennen. Also, das ist wahrscheinlich das Beste für uns beide. Und jetzt spiel mal den Gedanken durch. Du hast dich ganz offiziell von deinem Freund getrennt. Wären dann immer noch abwegige Gedanken, was den Vater anbelangt, da? Ich weiß es nicht, ich kann es momentan nicht sagen. Ich bin in so einer Art Gefühlschaos und ich weiß es nicht genau. Vielleicht die nächsten 2, 3, 4 Wochen würde ich erstmal dem Freund hinterher trauern und vielleicht auch dem Vater, aber ich denke, sobald ich mit meinem Freund abgeschlossen habe, mental dürfte das auch mit dem Vater kein Problem mehr sein. Das glaube ich auch, Nathalie. Ich glaube auch, wenn du da abgeschlossen hast, wenn da klar Schiff gemacht wurde und du wieder ein bisschen dich gefangen hast, dann ist die Sache mit dem Vater auch vom Tisch. Das glaube ich. Das ist mein Gefühl, was du so erzählt hast. Ja, ich glaube auch. Ich wollte halt nur noch mal so einen kleinen Arschkick haben, dass jemand sagt, ja, mach das. Ja, ja. Da redet man ja auch nicht gerne offen drüber. Ist ja ein bisschen abnormal. Ist klar, da spricht man auch nicht gerne im Freundeskreis drüber. Ja. Ja. Gut, Nathalie, dann sind wir beide uns ja einig, ne? Okay, vielen Dank. Das ist sehr gut. Dann wünsche ich dir viel Glück und alles Gute und dann hau rein. Ja, danke. Tschüss, ciao. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik heute Nacht Valentin Kircher. Am Montag ist Rosenmontag, da sind wir nicht da, aber dann wieder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hier in 1 Live und im WDR Fernsehen. Und ich möchte euch nochmal dann mit einer freien Themennacht wieder. Und ich möchte euch nochmal unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nächste Woche sagen. Das heißt nämlich Dunkelheit. Ich möchte gerne mit Leuten reden, für die die Dunkelheit etwas ganz Besonderes ist oder eine ganz besondere Wichtigkeit hat oder die in sich viel Dunkelheit spüren. Ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder dann auch während der Sendung und vor der Sendung anrufen. Jetzt wünsche ich euch, sofern ihr Karnevalisten seid, ein tolles Karnevalswochenende. Und wenn ihr keine Karnevalisten seid, wünsche ich euch auch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Bye, bye. Tschüss.